Noch genau 9 Minuten verbleiben uns in dieser Spezialausgabe der Sendung Fanclub Spezial. Radio Elektron RVN über Radio Elektron RVN. Darf ich Ihnen noch bekannt geben, was Sie am Samstag und am Sonntag bei Radio Elektro RVN alles so erwartet? Wie gesagt, Frühsendung täglich von 6 bis 9, dann von 9 bis 12 die Musikboutique. Und innerhalb der Sendung der Musikboutique am Samstag gibt es unser Quiz Unser Mann. Und zwar wird das Ganze moderiert von Bernhard Arendt. Die Musikboutique am Samstag von 9 bis 12. Dann wieder 4 Stunden Musik. Dann von 16 bis 18 Uhr am Samstag, beziehungsweise jeden Samstag, die Sendung Voyage. Und da lohnt sich auch das Zuhören und das Mitspielen, weil hin und wieder gibt es da auch was zu gewinnen. Voyage jeden Samstag, unser Reisemagazin von 16 bis 18 Uhr. Dann gibt es ganz junge Musik, und zwar von 18 bis 20 Uhr die Sendung Soundcheck, der Hitparadenvergleich, Music on Nonstop. Das Ganze präsentiert von Stefan Freier. Dann von 20 bis 22 Uhr jeden Samstag bei uns auf 102,4 MHz die Sendung Fanclub mit Miriam Klessner, Infos, Facts und natürlich Spiele. Und jeden Samstag startet sie dann die POP, die Party ohne Pause ab 22 Uhr bis in die frühen Morgenstunden, moderiert von verschiedenen Moderatoren. So, noch ganz schnell der Sonntag, und zwar jeden Sonntag von 8 bis 10 die Sendung Mezzo Forte mit Uwe Peter, leichte, gemütliche Musik. Von 10 bis 12 Hallo Nachtbar mit meinem Kollegen Oskar. Dann gibt es den Stammtisch von 12 bis 13 Uhr mit dem Kollegen Wolfgang Gieler. Und für die Freunde der Klassik haben wir auch was parat, jeden Sonntag von 13 bis 14 Uhr Classic. Oder Klassik bei Radio Elektro AVN. Und für die Kleinen, damit sie lachen und nicht weinen, die Sendung Harlekin von 14 bis 15 Uhr. Und von 16 bis 19 Uhr unsere Mammut-Sportsendung Sport vor Ort. Von 19 bis 20 Uhr gibt es sonntags den Hit-Container. Und von 20 bis 22 Uhr jeden Sonntag Postfach mit Andreas Ort. Von 22 bis 0 Uhr die Sendung Input, Output, Kaputt. Und ab 0 Uhr, wie gesagt, Music nonstop. Haben wir sie doch durchbekommen, die ganze Woche bei Radio Elektro AVN. Wir senden 24 Stunden täglich. Und als nächstes darf ich dann eine Sendung vorstellen, die so ein bisschen die Mode betrifft, und zwar die Sendung Top Chic, die ist zu hören jeden Mittwoch. Damit sage ich Hallo zu meiner Kollegin Vivian. Ja, hallo Charlie, hallo alle zusammen. So, ich muss ja mal ein bisschen nachstellen, aber ich glaube, man hört dich. So, was geht es in dieser Sendung? Ja, da ist es ganz einfach. Es geht in der ersten Stunde, da geht es um Mode. Da gibt es also ein paar Informationen, was gerade so im Trend ist. Und auch für Männer natürlich, also es ist nicht nur eine Sendung für Frauen, Männer dürfen natürlich auch zuhören. Es wird auch demnächst ein paar Infos für Männer geben, also was die Mode für Männer betrifft, sehr wahrscheinlich geben. Und in der zweiten Stunde, da geht es um die Wohnkultur, da spreche ich ein bisschen darüber, was denn jetzt gerade so im Wohnstil in ist oder aber auch out ist und so weiter. Also alles, was mit Wohnung zu tun hat. Ich würde sagen, Vivian, wer mehr erfahren möchte, einfach mal reinhören. Genau, jeden, viel einfacher. Jeden Mittwoch innerhalb der Zeit, und zwar von 9 bis 12, heißt es Top Chic mit meiner bezaubernden Kollegin Vivian. Und mir bleibt nur noch eins, um ganz genau 4 Minuten vor 18 Uhr mich zu verabschieden. Das war heute eine sehr hektische Sendung, aber haben wir gerne gemacht, musste auch mal sein. Die Sendung Fanclub Spezial. Tschüss und einen schönen Abend wünscht Charlie König. Noch eine Platte und dann geht's weiter mit meiner Kollegin Vivian und dem Abendcocktail. Tschüss!